Abschnitt 37 aus Herakles. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Herakles von Luis Cuperus, übersetzt von Else Otten. Kapitel 37. Und nun sprach Herakles, und er hatte den Fuß schon wieder auf dem Wagentritt. Deianeira, grausam war die Göttin, grausam sind selbst die uns günstigen Götter den sterblichen Menschen. Doch besser als sich gegen die göttlichen Mächte aufzulehnen, dünkt es mich, dass man sich demütig ihrem Willen füge. Und darum, o Deianeira, mache ich mich zum letzten Male auf nach Mykene, dass Eurystheus mir das 10. Berg nenne, das endliche Ziel meiner Buße. O Deianeira, kann es denn wirklich dahin kommen, dass meine Buße endet, dass ich hier in Trachin bei Weib und Kind, inmitten meiner Hirten, meiner Viehhüter, meiner Landbauern, in friedlichem Reichtum und frohem Glück ruhig lebe? Kaum scheint mir dieser Traum Wahrheit werden zu können. Und dennoch schaut der müde Umhergehetzte nach so süßer Zukunft hier aus. Endlich wird er dann tief aufatmend auf der eichenen Bank vor seinem Hause niedersitzen, indes die Wechselgänge der Hirten und Hüter den Reigen der Spinner und Weberinnen folgen. Endlich wird er dann die Hüterin seiner Besitzungen, sein getreues Weib, umarmen dürfen wie ein rechtlicher Mann und nicht mehr als der Missetäter, der nur zwischen den schweren, ihm zur Strafe auferlegten Werken einmal heimwärts schleicht. Dann wird er Hyllos lehren, die Sehne des kleinen Bogens zu spannen oder den leichten Wurfspieß zu schwingen. Dann wird er endlich glücklich sein, froh und geruhsam glücklich, wie ein reicher Mann, wie ein von Göttern gesegneter Vater und Gatte, ohne länger über verlorene Göttersohnesrechte oder Unbill des Schicksals zu trauern. Und darum, o Deianeira, nun Herakles zum letzten Mal demütig und gefügig sich aufmacht nach Mykene, flehe du die uns günstigen Götter an, dass sie ihm beistehen, dass er das letzte Werk, was immer es auch sein möge, dem Eurystheus zu Willen vollbringen möge. Zum letzten Mal umarmte der Held Deianeira und den kleinen Hyllos, der aufjauchzte, und bestieg den Wagen, der zwischen der dichten Schar der Diener davonrasselte. Iolaos lenkte die zwei wilden weißen Rosse. Während der langen Fahrt nach Mykene war es dem Herakles traurig zu Sinne. Jetzt sehnte er sich nicht mehr nach Liebe, wie er es früher so häufig getan, wenn er sich nach Mykene aufmachte. Jetzt war aus dem Hause des Abscheus, das für so kurze Weile zu einem Hause des Heils geworden, die Charis entschwunden. Wehe, Admete war nicht mehr, und Herakles ward sich in all seiner Traurigkeit dessen bewusst, dass er alt, sehr alt geworden war, dass er nur noch Sehnsucht nach dem Ende seiner Buße empfand, um dann geruhsam glücklich in Trachin bei Weib und Kind leben zu können, inmitten seiner getreuen Diener, seiner unzähligen Herden, die er dann hegen wollte. Es war stockfinstere Nacht, als der Held in Mykene anlangte und die doppelten Tore geschlossen fand. Er wartete die ganze Nacht auf dem Wege, bis der Tag erwachen und bis man die Pforten öffnen würde. Allein der Turmwächter, der bei Tagesgrauen von der höchsten Zinne herabschaute, ließ, anstatt Herakles einzulassen, sobald er des Helden gewahr ward, seine helle Trommette erklingen, um Krieger und Wachen mit ihren schmetternden hellen Klange herbeizurufen. Und sie drängten sich auf den Mauern, und ihre Speere und Helme schossen grelle Funken, und es schien, als erwarteten sie einen Feind und nicht einen Helden, den sie als Wohltäter ihres Landes liebten. Ernst standen sie da aufgereiht, und Herakles und Iolaos verwunderten sich des. »Ihr Krieger von Mykene«, rief Herakles, »so ihr einen Feind erwartet, lasset Alkeos geschwinde in die Stadt ein, auf dass er sich in eure Mitte stelle.« Allein aus der Mitte der Männer mit funkelnden Helmen und Speeren trat ihr Anführer vor und kündete dem Aufhorchenden. »O Herakles, Held der Helden, grolle Mykene und den Mykenern nicht, dass die doppelten Tore der Stadt dir verschlossen bleiben. Eurystheus befahl uns, dir zu melden, dass sein Herrengebot, nachdem du zu spät für Admeten der Amazonenfürstin Gürtel brachtest, dich aus der Stadt verbann, bis das 10. Werk vollbracht ist.« »Mykene ist meine Vaterstadt«, antwortete traurig der Held, »und mich schmerzt das Fürstenbefehl. Aber es ist weder an mir noch an euch, o ihr Helden Mykenes, ihm zu trotzen, und Alkeos fügt sich willig und demütig dem königlichen Geheiß. Wer aber wird diesmal den 10. Befehl des Herrschers dem Verdammten künden, der vor den Pforten steht? Wer nach Poseidons Priestern, nach Mykenes Greisen, wer nach der Jungfrau Admete wird dem Alkeos melden, welches das letzte der Werke seiner Buße ist?« Nachdem der Held in Mykene geehrt ward O Held, und der König ihm, dem Drang der Priester und der Weisen nachgebend, den dreifach ehrenvollen Auftrag gegeben, wird dieses Mal gewisslich das neue Gebot nicht schmächtlich scheinen, wenn es auch nur aus meinem niederen Munde dir entgegenklingt. So höre mich denn, O Held Herakles, den wir lieben. Fern auf fernen Triften am westlichen Ende der Welt weidet der ungeheure Riese Geryones die Riesenherde der rotbraunen Rinder, und Eurystheus wünscht, dass du, O Held, ihm die kostbare Beute raubst. Drunten an der Seite des Wagens stieß der Held einen Schrei der Wut und Raserei aus. Allein Iolaos, der mit ihm abgestiegen war, schloss ihn in seine Arme und flehte ihn an. »Herakles, Herakles, wüte nicht, sondern bleibe bei Sinnen. Dies ist das letzte Werk, und du wirst auch Geryones besiegen, denn dich behüten günstige Götter.« »Günstige Götter?« Herakles lachte höhnisch auf. »Günstige Götter? Weiß Eurystheus nicht, dass sie nicht am westlichen Ende der Welt herrschen? Weiß Eurystheus nicht, dass dorthin, wo das Weltmeer die Insel Eurythia umspült, noch nimmermehr eines Menschen Fuß gelangte? Dass dort die wirbelnden Strudel zu des Hades Dunkel hinabziehen, die ungeheuren Trichte voll siedenden Gischtes, gleich denen des grundlosen Meeres, die entsetzensvoll die Erdscheibe umwogen? Mykene, Mykene, dieser Auftrag bedeutet das Ende des Herakles. Jetzt weiß er, dass ihn das Schicksal allzeit dem endlichen Untergang entgegentrieb. Jetzt weiß er, dass er nimmermehr Mykene wiedersehen, nimmermehr den Boden betreten wird, der ihm teuer war als sein Vaterland, dass er nimmermehr mit dem getreuen Iolaos zu Weib und Kind nach Trachin zurückkehren wird. O du fernes Weib, o du Freund, weite Fahrt dünkte es schon, als Herakles nach Thracien zog. Angstvoll fern erschien euch das Skythenland, in dem die streitbaren Frauen wohnten, und nicht ahnen konntet ihr damalen, welch weite, weite Ferne euch jetzt von dem trennen wird, den ihr liebt. Eine Ferne, aus der nimmer, o nimmermehr Herakles zurückkehren wird. Nein, Iolaos, am westlichen Weltende herrschen nicht mehr die günstigen Götter. Dort sind die verfluchten Seen und das verfluchte Eurythia, wo Geryones die goldroten Rinder hütet, die nicht nutzbare Herden sind, wie der Landmann sie liebt, sondern unbezwingbare Zaubertiere, die sich in Luft auflösen, nachdem sie erst den Unvorsichtigen in das wütend stürmende Weltmeer gelockt haben. Entsetzt standen die traurigen Mykener, die Herakles liebten, auf der Zinne der Stadt. Entsetzt stand ihr Anführer, der dem Helden den Auftrag gekündigt. Entsetzt stürzte sich Iolaos wehklagend an des Herakles Brust. Doch der Held, der die erste Verzweiflung überwunden hatte, sprach nur finster. Weine nicht, Iolaos. Niemals ward es einem Sterblichen vergönnt, göttlichem Willen und Schicksal zu widerstreben. Und nicht lässt Herakles sich von unmännlicher Mutlosigkeit beherrschen, wenngleich er von hier zu der Welt Ende und zu seinem eigenen Ende fort muss. Lasst uns aufbrechen, Gefährte. Führe mich dorthin, wo der Mond am westlichen Rande des Meeres aufgeht, das ich einsam durchqueren werde, ich allein mit meiner starken Keule, die mir wohl will wie ein junger Freund. Und du, Gefährte, kehre nach Trachin zurück und künde Deianeira, dass Herakles, wehe, keine Hoffnung mehr hegt, sie und Hyllos jemals wieder inmitten seiner Herden in seinem Heime zu umarmen. Und Iolaos stieg, trotz seines heftigen Schmerzes, gehorsam auf, und Herakles stieg auf, und der Lenker wandte die zwei wilden weißen Rosse. Und der Held winkte wehmütig mit der Hand den traurigen Mykenern zu, die ihn lieb hatten und die ihm, dem Verbannten, vor den geschlossenen Toren der Stadt den letzten Auftrag hatten künden müssen, den entsetzlichen Auftrag, das Werk am letzten Ende seiner Buße. Ende von Abschnitt 30.